Ich will über zwei weitere Erlebnisse berichten. Beide scheinen mir exemplarisch für die Tendenz zur Unaufrichtigkeit und Wirklichkeitsverweigerung in der Politik zu sein. Am 7. September 2011 traf ich in der Talksendung Markus Lanz auf Jürgen Todenhöfer. Wir waren uns noch nie begegnet. Ich wusste nur, dass er viele Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter gewesen war und sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Nahen Osten befasst hatte. Er sagte, er habe mein Buch in den Weihnachtsferien gelesen, er habe eine Woche gebraucht. Das Deutsch sei schlecht und es sei eine sehr schwere Lektüre gewesen. Ich hätte die Muslime gekränkt und damit Deutschland geschadet. Alle Muslime, die er kenne, seien darüber traurig. Ich begann mich zu wundern, denn ich hatte mich um eine klare Sprache bemüht, allenfalls die Gedanken sind bisweilen ein wenig kompliziert. Ein intelligenter Mensch, der mein Buch wirklich gelesen hatte, musste zudem erkennen können, dass mein Text nicht dazu angetan war, jemanden zu kränken. Es sei denn, jemand fände eine Tatsache allein deshalb kränkend, weil sie genannt wird. Am schlimmsten sei aber, so Todenhöfer, mein Vorschlag, dass deutsche gebildete Frauen eine Geburtenprämie bekommen sollen. Das sei eindeutig rassistisch. Mir verschlug es die Sprache. Das stand nirgendwo in meinem Buch. Jürgen Todenhöfer hatte in diesem Augenblick ganz bewusst und fernsehöffentlich gelogen. Entweder, weil er mein Buch nur vom Hörensagen kannte und daher falsche Behauptungen wiederholte, oder weil er wider besseres Wissen den Inhalt des Buches falsch darstellte. Markus Lanz ließ mir genügend Zeit, den Sachverhalt richtigzustellen. Jeder Fernsehzuschauer merkte, dass die Wahrheit verdreht worden war, um mich zu kritisieren. Der zweite exemplarische Fall betrifft den CDU-Politiker Armin Laschet. Er war von 2005 bis 2010 Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Für ihn sind alle gleich. Die Möglichkeit, dass es Unterschiede zwischen Migrantengruppen verschiedener Herkunft geben könne, weist er prinzipiell zurück. Und besonders scheint es sein rheinisch-katholisches Gemüt zu kränken, dass zwischen den Integrationsdefiziten muslimischer Einwanderer und ihrer Kultur ein Zusammenhang bestehen könnte. Wer sich für empirische Evidenz nicht interessiert, mit dem fällt die Diskussion über die Wirklichkeit allerdings schwer. In einem Artikel in der FAZ behauptete Laschet, Thilo Sarrazin denkt sich gruppenbezogene Unterschiede aus, die Migrationsforschung überflüssig machen. Damit ist der Sprung von der sachlichen Kritik in die politische Realsatire erreicht. Denn Laschet kritisierte damit letztlich nicht mich, sondern das Statistische Bundesamt und viele andere Statistikproduzenten, deren Ergebnisse ich ausgewertet hatte. Aus empirisch belegten Tatsachen werden bei Laschet Sarrazins Thesen, sobald ich diese Tatsachen zitiere. So schreibe ich zum Beispiel und habe dies vorher mit statistischen Fakten umfangreich abgesichert: Die Fremden, die Frommen und die Bildungsfernen sind in Deutschland überdurchschnittlich fruchtbar. Laschet findet, dies sei eine These und zudem respektlos gegenüber Gläubigen jeder Religion. Nebenbei, wieso soll Fruchtbarkeit eigentlich eine negative Eigenschaft sein? Laschet treibt eine beliebte politische Strategie auf die Spitze. Fakten, die der eigenen Weltsicht widersprechen, wird der Wahrheitsgehalt abgesprochen und deshalb werden sie zu üblen Erfindungen oder tendenziösen Verdrehungen des politischen Gegners. Im Juli 2011 war ich mit der Journalistin Güner Baltschi zu Filmaufnahmen in Kreuzberg verabredet. Es waren Begegnungen in einem Restaurant, auf einem Markt sowie im alevitischen Gemeindezentrum vorgesehen. Obwohl alle Gespräche vorab vereinbart worden waren, kam es zu einem Eklat. Krawallmacher sorgten dafür, dass der Besuch abgebrochen werden musste, wir wurden verjagt. Armin Laschet fand es offenbar nicht legitim, dass Güner Baltschi dazu am 22. Juli im ZDF-Magazin Aspekte einen Filmbericht machte. Er beklagte sich, mit solchen Berichten schaffe man einem Menschen wie mir nur unnötige Aufmerksamkeit. Armin Laschet fürchtet wohl den Wettbewerb der Argumente. Er möchte lieber die Machtkarte ziehen. Die Sache zog weitere Kreise. Die ARD hatte bei Güner Baltschi ein 45-Minuten-Porträt über mich in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten waren fast abgeschlossen. Nach dem Bericht in Aspekte über die Kreuzberger Ereignisse wurde das Projekt ohne Begründung abgebrochen. Womöglich dämmerte den öffentlich-rechtlichen Auftraggebern, dass ein Porträt von Güner Balci über Thilo Sarrazin vielleicht für ihre Intentionen nicht ausreichend negativ ausfallen würde. Güner Balci schrieb mir am 13. August 2011 zu den Ereignissen, Zitat, »Was mich an der ganzen Debatte am meisten ärgert, ist die unter Journalistenkollegen und Politikern scheinbar weit verbreitete Meinung, man dürfe über Thilo Sarrazin und sein Buch nicht reden, schon gar nicht einen Film machen. Rede- und Meinungsfreiheit sind eben doch sehr begrenzt, auch bei uns. Diese Erkenntnis beschäftigt mich sehr.« Zitat Ende.